Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Man mag sich ja schon beinahe nicht beschweren, denn immerhin gibt es ja für Windows Phone wenigstens die offizielle, also die eBay App. Was aber fehlt, ist eine App für eBay Kleinanzeigen. Das ist schade und für mich nicht zu verstehen, und um eine, ja, im Prinzip eine Alternative soll es heute gehen. Das ist die App Kleinanzeigen für Windows Phone. 1,14 MB ist der Spaß groß und gratis. Genau. Was natürlich schade ist, also es gibt keine offizielle App für eBay Kleinanzeigen. Die Beschreibung ist dann folgendes: Diese App, also die App Kleinanzeigen, zeigt lediglich die mobile Seite von eBay Kleinanzeigen an, da eine API leider nicht verfügbar ist. Die App ermöglicht lediglich das Durchsuchen von Kleinanzeigen, da die mobile Seite ein Einstellen von Angeboten nicht ermöglicht. Hat sich ein Entwickler hingesetzt und darum eine App geschraubt, um die um die mobile Seite von eBay Kleinanzeigen. Das finde ich grundsätzlich schon mal schön. Im Prinzip kann man natürlich auch jetzt, wenn man ein Windows Phone Gerät hat, im Internet Explorer beziehungsweise dann im Edge Browser oder wie auch immer heißt, ein Lesezeichen speichern zu eBay Kleinanzeigen, wenn man das nutzt oder so. Mir geht es so, ich bin es inzwischen so gewohnt, aber so viel in Apps zu machen, dass ich auch eine App nicht lösche oder nicht nutze, nur weil sie nur die mobile Seite anzeigt, wie in diesem Fall. Wie ich am Anfang sagte, ich verstehe überhaupt nicht, warum es die eBay Kleinanzeigen App nicht für Windows Phone gibt. Vielleicht kommt das ja nochmal in einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, man weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Wenn keine offizielle App kommen sollte, dann sollte eBay hingehen und es anderen Entwicklern, zum Beispiel dem Entwickler von der App Kleinanzeigen, um die es geht, wenigstens ermöglichen, auf die APR zuzugreifen und eine richtig schöne, geile Ersatz-App zu machen, wie es ja auch Ersatz-Apps für Instagram und Tinder und was weiß ich gibt. Tinder? Ja, auf jeden Fall Instagram, dieses Six-Tag oder wie es heißt. Ansonsten, Kleinanzeigen läuft auf dem Lumia 640 wunderbar und die mobile Seite in der App lädt schneller, als wenn ich die mobile eBay-Kleinanzeigen-Seite über den Internet Explorer aufrufe. Alleine deshalb und weil sie klein ist, 1,4 MB, ja Gott, das kann man sich mal installieren, 1,14 MB, das macht nichts und das kann man sich installieren und hoffen wir mal auf Besserung, was das Thema betrifft. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.